Aufstiegsplatz. 1899 Hoffenheim schlug Arminia Bielefeld 3:0. Die Hoffenheimer behaupten damit die Tabellenführung. Die weiteren Ergebnisse: Werder Bremen schlägt Eintracht Frankfurt 5:0 und Hannover 96 besiegt den Karlsruher SC 3:2. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Abend nur in den südlichen Landesteilen größere Auflockerungen, sonst stärker bewölkt und gebietsweise etwas Regen oder Schnee. 4 bis 1 Grad, im Bergland leichter Frost. In der Nacht aufgelockert oder klar, in den Frühstunden von Süden her zunehmend bewölkt. 0 bis minus 3 Grad, in Tallagen örtlich bis minus 6 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, stellenweise leichter Regen, in Hochlagen auch etwas Schnee, 3 bis 7 oberhalb von 600 Metern um 0 Grad. Am Montag zeitweise sonnig und überwiegend trocken, 3 bis 7 Grad. Das waren die Nachrichten. Es ist 19.05 Uhr. WDR 2 Verkehrsservice. Zunächst eine Warnmeldung. Vorsicht auf der A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Ostwestfalen-Lippe und Herford Bad Salzuflen besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Gevelsberg und Wuppertal-Langerfeld Baustelle 4 Kilometer Stau, dort ist nur ein Fahrstreifen frei. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum Stadion und Wattenscheid West Baustelle 6 Kilometer Stau. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Dortmund Klei und Kreuz Bochum West Baustelle 1 Kilometer Stau. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort zwischen Essen Altenessen und Bottrop Süd 5 Kilometer Stau. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Sprockhövel und Kreuz Wuppertal Nord 1 Kilometer Stau. A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Mönchengladbach und Neersen 6 Kilometer Stau. Und A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Essen Süd und Dreieck Essen Ost 3 Kilometer Stau. WDR 2 Yesterday. Mit Roger Hunt. Walisische Band, The Darling Birds Hits the Ground, hieß der Titel. Das haben wir 1989 gehört, ja, wenn wir das Radio angemacht haben. Das war ein Wunsch von Uwe Kleinfeld aus Bochum. Damit willkommen zu Yesterday. Heute ab 20.05 Uhr mit Musik und Fragen aus den 70er Jahren. Und bis dahin gibt es dann wie immer weitere Musikwünsche für Elke Wenz aus Castrop-Rauxel aus dem Musical Hair von 1969. War ein großer Hit. Auch bei uns in Deutschland die Cows Hills und Hair. Und von 64 der erste Hit der Animals noch vor House of the Rising Sun für Mona Silcher aus Wipperfürth. Baby, let me take you home. Anybody else in this world alone. You smiled at me, baby, and I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, won't you be my man? Hairy guy, I'm hairy noon and night. Nighty-night-night. My hair is a fright. I'm hairy high and low, but don't ask me why, 'cause he don't. It's not for lack of bread, like the grateful dead. Darling, give me a head with hair, long, beautiful hair, shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen. Give me down to there, shoulder length longer. hair's too short. Down here, down there, down there, down to where it stops by itself. Don't ever have to cut it, cause it stops by itself. I'll give you a head with hair, long hair, shining, gleaming, streaming, flaxing, waxing. Now won't you give me down to there, hair, shoulder length longer. Marie Kapsch ist gerade weit entfernt in Alaska. Das heißt, das hat sie am 11.10. geschrieben. Vielleicht ist sie jetzt inzwischen näher dran, aber ist egal. Jedenfalls für ihre Eltern, Reni und Uwe, die sind Fans dieser Sendung hier. Das heißt, die hören die Sendung wohl auf und sind außerdem Stones-Fans. Und sie möchte ihnen eine kleine Freude bereiten, indem wir was von den Stones spielen. Das mache ich doch gerne. Und da hier kein bestimmter Titel spielt, habe ich mal nachgeguckt, welche gute Stones-Platte bisher am längsten nicht gespielt worden ist, und das ist gleich Time is on my side von 1964. Danach, von 1976 ein Wunsch von Hans Heidmann aus Dormagen. Das ist Stevie Wonder. Nur um zu hören, wie gut bzw. wie schlecht sich das Original von Gangsta's Paradise von Coolio anhört. Okay, hier ist das Original. Stevie Wonder aus Songs on the Key of Life von 1976 gleich. Pastime Paradise. Davor aber die Stones mit Time is on my side. You all Isolation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in the future paradise. And spending most of their lives living in the future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come. Consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending. Spending most of their life living in a future paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives. Das ist also eine Karte, die kommt aus Spanien. Größe R. Nixon. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Der Richard war das, glaube ich, nicht. Oder ist es der Richard? Der ist ja schon tot, der amerikanische Präsident. Also das ist jedenfalls von R. Nixon. Und er möchte Elvis Presley von 61 auf Flaming Star hören. Und davor ein Wunsch von Ingrid Biedermann aus Bitburg. Die schon mal, genau, das war, falls ich dieses Jahr nicht mehr schreibe, frohes Fest, gleichfalls von mir auch. Jimmy Ruffin, 1980 mit Hold On To My Love. Had just drifted away, and I look in your eyes, and I couldn't bear the pain I felt inside of my heart, to think that I'm gonna be lonely again. And if ever you go, then I know at a glance that I don't stand a chance. Hold on to my love. You're going away could make me feel so down. Cause I know that from this moment on I won't have you around. And if ever you go, then I know at a glance that I won't stand a chance. So hold on to my love. I'm nothing and I can't get along without you. You're the light of my life. You WDR 2. Zugabe. Bestürzend. Nach seinem SPD-Abgang fallen bei Clement alle Hemmungen. Sie brauchen nur das Zäpfchen, das Sie normalerweise hier hinten in dieser Ecke ungefähr haben, zurückzuklappen. Und Sie schütten einfach das Bier drüber weg. Konjunktur am Boden, Stimmung im Eimer. Jetzt hilft nur noch der Weihnachtsmarkt. Wir sind live da, wo Weihnachten sein hell erleuchtetes Herz hat. Ob hier oder in Hudson's Mountain. Ja, drinnen leuchtet das Herz. Muss auch, weil draußen haben sie uns den Strom abgestellt. Tja, der eine feiert so, der andere so. Hauptsache, man feiert überhaupt. Und wir feiern heute Abend mit in der Zugabe der Satire-Sendung auf WDR 2. Ab 22 Uhr, wenn Sie dieses Geräusch hören. WDR 2, der Sender. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time. His time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Flaming star. When I ride, I feel that flaming star. That flaming star over my shoulder. And so I ride in front of that flaming star, never looking around. Never looking around. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Flaming star. One fine day I'll see that flaming star over my shoulder. And when I see that old flaming star, I'll know my time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. WDR 2 Verkehrsservice. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Gevelsberg und Wuppertal-Langerfeld, Baustelle 4 Kilometer Stau. Dort ist nur ein Fahrstreifen frei. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum Stadion und Wattenscheid West, Baustelle 6 Kilometer Stau. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Dortmund-Klei und Kreuz Bochum West, Baustelle 1 Kilometer. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort zwischen Essen-Altenessen und Bottrop-Süd 3 Kilometer Stau. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Sprockhövel und Kreuz Wuppertal-Nord 2 Kilometer Stau. A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Mönchengladbach und Kreuz Neersen 6 Kilometer Stau. Und A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Essen-Süd und Dreieck Essen-Ost 1 Kilometer Stau. Musik für Manfred Blaffert heißt das aus Duisburg von 1984. Der erste Top-Ten-Hit für ZZ Top, Legs. Und davor für Heiner Ortenberg aus Hamm, ein Titel von 1966 aus der LP River Deep, Mountain High. Ike und Tina Turner, und Ike hat den Song auch geschrieben, A Fool in Love. Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong. You're just a fool, you know you're in love. What you say? You got to face it, to live in this world. You take the good, what you bad. Sometimes you're happy, and sometimes you're sad. One more time. You know you love him, you can't understand why he treats you like he do, and he's such a good man. He's got Sometimes you're sad. Musik von 1967 für Helmut Schippertöns aus Holzheim. Die Trucks mit Give It To Me. Und davon Titel von 1983 für Günter Spassner aus Strahlen. Und nach den beiden Titeln kann man davon ausgehen, dass wir dann, ja, wahrscheinlich die Hörerfrage, die Einstiegsfrage haben. Also Mink DeVille von 1983 mit Each Word's a Beat of My Heart. Wieder zwar mit einer Warnmeldung vorsieht auf der A61 in Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Türnich und Gümnich Gefahr durch eine Warnbarke auf der Fahrbahn. Friday, die Hörerfrage. Wir sind heute im Yesterday-Quiz in den 70er Jahren. Die Einstiegsfrage kommt aus dem Jahr 76, als die Gurtpflicht in Deutschland eingeführt wurde. Und über Deutschland kam eine Hitzewelle, der trockenste Sommer seit 120 Jahren. Und der Zirkus Roncalli wurde gegründet. Hier ist 1976 ein schwedischer Filmregisseur, der sich über die Steuern in seinem Land beschwert. Ich habe so große Schwierigkeiten mit der schwedischen Bürokratie gehabt, mit den Steuerbehörden und mit das alles. Und das geht jahrelang. Und ich konnte nicht an anderes denken als an diese Probleme. Und konnte ich nicht an anderes denken, dann konnte ich nicht mehr schaffen. Und kann ich nicht schaffen, dann habe ich keine Identität mehr. Das ist schwierig, wenn man an nichts anderes mehr denken kann als ans Finanzamt. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Der Mann hat mit Filmen wie Das Schweigen und Szenen einer Ehe und vielen, vielen anderen weltweiten Erfolg gehabt. Wie heißt dieser schwedische Filmregisseur? Rufen Sie uns an unter 0800-5678-222. 0800-5678-222. Für Hildegard Uphus aus Düsseldorf, Hot Chocolate von 1984, I Gave You My Heart, Didn't I? Und von 77 für Harald Kupfer aus Wipperfürth, Fleetwood Mac, Never Going Back Again. Das war Musik von 84. Hier gibt's gleich was von 83, also ein Jahr älter von hier aus gesehen. Elektronik-Rock-Quintett mit Stan Ridgway, der später auch Soloplatten gemacht hat aus Los Angeles. Für Iris Plötzig aus Neheim Hüsten. Wall of Voodoo und Mexican Radio. Gleich nach den Nachrichten gehen wir ins Yesterday-Quiz. Dann gibt's Musik aus den 70er Jahren. Ich sage Ihnen nochmal die Adresse, an die Sie schreiben können, wenn Sie einen Musikwunsch haben. WDR 2 Yesterday 50608 Köln. WDR 2 Yesterday 50608 Köln. Und hier ist was für Manfred Mang aus Wassenberg von 1991. Julia Fortem und Love Moves in Mysterious Ways. Und davor von 58. Das ist der älteste heute. Für Gerd Briest aus Menningen. The Big Bopper. Oder auch J.P. Richardson und Chantilly Lace. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8. And don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face. Ponytail hanging down. A wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like! Der Flughafen der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist weiter in der Hand von Demonstranten. Der Polizei ist es bisher nicht gelungen, das Gelände abzuriegeln. Rund 400 Regierungsgegner durchbrachen einen Ring, den die Polizisten um den Flughafen gezogen hatten. Dabei griffen sie einen Kontrollposten an und trieben rund 150 Polizisten in die Flucht. Die Europäische Union forderte die Demonstranten inzwischen auf, den Flughafen schnell wieder freizugeben. Die thailändische Regierung befürchtet durch die Blockaden verheerende Folgen für die Tourismusbranche des Landes. Nach Angaben indischer Behörden haben die Sicherheitskräfte mit ihrem Vorgehen in Bombay noch stärkere Auswirkungen der Attentate verhindert. Die Regierung des Bundesstaates Maharashtra teilte mit, die Sicherheitskräfte hätten große Mengen Munition und Sprengstoff sichergestellt. Nach Worten von Vizeministerpräsident Patil planten die Terroristen, das Luxushotel Taj Mahal in die Luft zu sprengen und bis zu 5000 Menschen zu töten. Eine Eliteeinheit hatte am Morgen das Gebäude aus der Gewalt von islamistischen Extremisten befreit. Nach amtlichen Angaben wurden bei der Angriffsserie 195 Menschen getötet. Vor dem morgen beginnenden Bundesparteitag in Stuttgart streitet die CDU weiter über ihren steuerpolitischen Kurs. Bundeskanzlerin Merkel lehnte kurzfristige Steuersenkungen erneut ab. Eine Entlastung, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer, garantiere nicht den erwünschten Erfolg, sagte sie. Gleichzeitig kündigte sie aber eine Reform der Einkommensteuer nach der Bundestagswahl 2009 an. Der saarländische Regierungschef Müller fordert dagegen schnelle Steuersenkungen. Er betonte, in der derzeitigen Lage sei Wachstumsförderung wichtiger als Haushaltssanierung. Wirtschaftspolitiker der Union drängen ebenfalls auf schnelle Entlastungen der Bürger. Die Bundesregierung will in den kommenden Wochen die umstrittenen Ganzkörperscanner testen lassen. Dabei soll geprüft werden, ob Waffen entdeckt werden können, ohne dass ein Nacktbild von den untersuchten Personen gemacht wird. Mit den Scannern soll die Sicherheit im Flugverkehr erhöht werden. Nach dem Willen der EU-Kommission sollen sie EU-weit eingeführt werden. In Deutschland hatte es für das Vorhaben heftige Kritik gegeben. Die Bundesregierung hatte daraufhin zugesagt, die Körperscanner nicht einzuführen. Wegen der Absatzkrise auf den Automärkten plant der Autozulieferer Continental Kurzarbeit. Eine Sprecherin sagte, alle Standorte in Deutschland würden in der nächsten Zukunft unter die Lupe genommen. Es sei noch unklar, wie viele der bundesweit 50.000 Mitarbeiter betroffen seien. Continental ist bereits dabei, Stellen für Leiharbeiter abzubauen. Außerdem wurden die Betriebsferien zum Jahresende verlängert. Der Konzern habe aber festgestellt, dass das an einigen Standorten nicht ausreicht. Deshalb müsse man jetzt Kurzarbeit ins Auge fassen. Bei den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga haben alle drei beteiligten Vereine aus Nordrhein-Westfalen ihre Spiele verloren. Bayer Leverkusen musste sich im eigenen Stadion Bayern München mit 0:2 geschlagen geben. Borussia Mönchengladbach verlor das Heimspiel gegen Energie Cottbus mit 1:3. Die Borussen stehen damit auf einem Abstiegsplatz. 1899 Hoffenheim schlug Arminia Bielefeld 3:0. Die Hoffenheimer behaupten damit die Tabellenführung. Die weiteren Ergebnisse: Werder Bremen schlägt Eintracht Frankfurt 5:0 und Hannover 96 besiegt den Karlsruher SC 3:2. Im Lotto wurden folgende Gewinnzahlen gezogen: 7, 9, 12, 19, 22, 43. Die Zusatzzahl 6. Die Superzahl ist die 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 50, 81, 71, 3. Als Super 6 wurde gezogen 63, 00, 43. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht neben geringer Bewölkung gebietsweise Hochnebel, 0 bis minus 3 Grad. Am Tage von Süden her dichte Wolken mit Schnee, Regen und Schnee, unterhalb von 500 Metern überwiegend Regen. Stellenweise Glättegefahr. Zum Nachmittag südlich der Ruhr Auflockerungen, 3 bis 7, in höchsten Lagen 0 Grad, mäßiger Südostwind. Am Montag oft Sonnenschein und überwiegend trocken, bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten. Es ist 20.05 Uhr. WDR 2. Verkehrsservice. Zunächst eine Warnmeldung. Vorsicht auf der A4 Köln Richtung Olpe zwischen Overath und Engelskirchen. Besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Die weiteren Meldungen. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum Stadion und Wattenscheid West. Baustelle 6 Kilometer Stau. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort zwischen Essen-Altenessen und Bottrop Süd. 3 Kilometer Stau. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Sprockhövel und Kreuz Wuppertal Nord. 2 Kilometer Stau. A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Essen Süd und Dreieck Essen Ost. 1 Kilometer Stau und aus dem Regierungsbezirk Köln wird uns Straßenglätt gemeldet. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. WDR 2 Yesterday. Mit Roger Hunt. Just another room, just another town. Same old crazy people hanging around. Still you're shying silently, staring into space, coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. Well, shy. Lofgren, Shine Silently. Wir sind heute im Yesterday Quiz. In den 70er Jahren, Frage war, wie hieß der schwedische Filmregisseur, der sich da vorhin über die zu hohen Steuern in seiner Heimat beschwerte? Das war Ingmar Bergman. 1997 bei den Filmfestspielen in Cannes ist er von seinen Regiekollegen zum weltbesten Regisseur aller Zeiten gewählt worden. Ja, gut, aber ich halte mich da raus, also wenn die das gemacht haben. Er starb übrigens 2007. Eine Musik und danach stelle ich Ihnen unsere beiden heutigen Mitspieler vor. Hier ist Ardeen Taylor, Woman Alive. Woman Alive. your body's alive. 6 to 10. It's the same old bar again. About the home we could have had. Girl, what turned it bad? Woman alive. You just want the eyes of the world to see you. Woman alive. Searching through the dirt for someone to meet you. Girl, it ain't easy. Where'd it go? That world of candy dreams so long ago. In der ersten Runde im Yesterday-Quiz sind dabei Ulrike Scholz aus Marl und Werner Schuh aus Ratingen. Guten Abend, Ulrike. Guten Abend, Roger. Wie geht's? Mir geht's wunderbar. Wie ist es bei Ihnen in Marl heute? Ja, so mittelmäßig. Waren Sie schon auf dem Weihnachtsmarkt? Nein. Gibt's in Marl einen? Ja, in Marlham. Wann gehen Sie denn auf den Weihnachtsmarkt? Überhaupt nicht. Warum? Keine Zeit. Keine Zeit? Keine Zeit. Warum nicht? Arbeit, Arbeit. Was ist Arbeit, Arbeit? Was arbeiten Sie? Seniorenheim. Seniorenheim? Jawohl. Oh, und was machen Sie da genau? In der Großküche. In der Großküche? Mhm. Das heißt, Sie sind Köchin? Nicht direkt. Sondern? Nicht direkt. Man kann sagen, Mädchen für alles. Mädchen für alles in der Großküche im Seniorenheim. Ja. Jetzt haben wir das sortiert. Das heißt, was macht denn das Mädchen für alles im Seniorenheim? Ja, mal in der Küche mithelfen kochen, mal in der Spülküche, mal bin ich auf der Etage, um den alten Leuten zu helfen. Ist das immer so, dass jeder da alles machen muss? Oder sind das nur Sie, die von einer Ecke in die andere springt? Das bin nur ich. Ich bin im Moment Springerin. Wie kommt das? Ach so, Sie sind Springerin, ganz bewusst als Springerin. Jawohl. Da. Was gab es heute zu essen? Linseneintopf und Steckrübeneintopf. Linsen und Steck, also das können die Leute sich wählen, ob Linsen können oder Steck. Die Bewohner wählen, ja. Steckrüben, ja, stimmt, Steckrüben. Mit was? Wurst dazu. Wurst dabei. Was gibt's denn morgen? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Sind Sie morgen nicht da? Doch, aber morgen bin ich in der Spülecke. Morgen muss ich spülen. habt ihr keine Spülmaschinen? Doch, wir haben eine Spülmaschine, aber das Geschirr muss auch da eingelegt werden. Ach so, damit genau. Damit das dann jemand anders vorne sauber wieder rausnimmt. Wie groß ist die Spülmaschine? Wie viel geht da rein? Sehr groß. Wie viele Teller gehen da rein ungefähr? Da gehen ungefähr 50, 60 Teller gehen da rein. Das ist schon eine. Und wie viele Teller haben Sie? Also wie viele Teller werden benutzt? Oder sagen wir mal so, das wie viel? Das kann man gar nicht zählen. Wie viele Senioren essen denn bei Ihnen? Es sind im Schnitt 14 Etagen und im Schnitt sind da so 20, 5 bis, bis 30 Leute auf einer Etage. 14 Etagen und 30 Leute auf einer, das ist viel. Soweit kann ich jetzt nicht rechnen. Das ist zu lange her. Die müssen auch irgendwie, und was sind das denn? Die Leute, die da sind, die können sich bis aufs Essen selbst versorgen oder wie geht das? Die werden versorgt. Die wohnen auch direkt da in dem Heim. Mhm. Und die bekommen ihr Essen vorgesetzt, bekommen ihre Wäsche alles gewaschen, Und die werden gepflegt. Das sind die Leute, die auch nicht mehr alleine so ganz zurechtkommen. Ach so, das wollte ich wissen. Das heißt, die kommen alleine nicht mehr zurecht. Nicht mehr ganz zurecht, genau. Aber sie sind nur unterwegs. Das geht morgen beim Frühstück los. Wann ist das denn? Wann fangen Sie an mit dem Frühstück? Das Frühstück fängt um 7:45 an. Ja, aber Sie arbeiten doch vorher, denke ich. Ich fange um 5:45 an. Um 5:45. Dann wird alles vorbereitet? Jawohl. So, jetzt ist das Frühstück vorbei. Dann haben Sie noch nicht Feierabend. Nein. Wie geht's weiter? Dann, wenn das Frühstück vorbei ist, dann wird das alles wieder nach unten gebracht, das Geschirr. Dann wird das wieder gespült, damit das wieder sauber ist. Und dann wird so langsam das Mittagessen vorbereitet. Und was machen Sie dann da, wenn Sie nicht Springer sind? Wenn Sie nur Einräumer sind, sozusagen die Spülmaschine, da können Sie ja warten, bis das Essen wieder zurückkommt. Und der Zeit haben Sie, nee. Nein, es gibt auch noch andere Arbeiten zwischendurch. Also es ist auch noch Ware wegzuräumen, dann sind auch noch Putzarbeiten zu machen. Ach, das müssen Sie auch noch machen? Ja, selbstverständlich. Ja, wusste ich doch nicht, woher soll ich das wissen? Ich war doch noch nicht, ja. Wo ist das Heim? In Mahl, jawohl, das ist die Arbeiterwohlfahrt. Ulrike, wie alt sind Sie? 49. Verheiratet? Jawohl. Kinder? Zwei erwachsene Söhne. Wo sind die jetzt schon aus dem Haus? Nein, die wohnen beide noch zu Hause. Ach, in welchem Alter? Der eine Sohn ist bei der Bundeswehr. Aha. Er ist Zweitsoldat. Und der andere? Der andere hat im Moment seinen Zivildienst beendet. Er wartet jetzt auf sein Jobangebot. Okay. Werner Schuh aus Ratingen. Hallo, Werner. Schönen guten Abend, Roger. Was machen Sie in Ratingen? Zurzeit oder generell? Sagen wir erstmal zur Zeit. Da hinten sind irgendwelche Geräusche bei Ihnen. Wer schwätzt denn da noch? Meine Frau. Ach so, das ist nur Ihre Frau. Okay, alles klar. Ja, genau. Gut, also zur Zeit. Und dann kommt generell. Also generell, ich bin, weil ich denke, dass wenn Sie auffragen, ein Jahr älter als meine Gegenspielerin. Das heißt, Sie sind 50? Ich habe dieses Jahr genullt, jawohl. Ja. Und, was machen Sie beruflich? Beruflich bin ich im Außendienst tätig als Gebührenbeauftragter der Gebühreneinzugszentrale. Die meisten werden es logischerweise kennen unter GEZ. Ja. Das heißt, Sie schellen bei den Leuten an der Tür. Richtig. Und sagen, haben Sie Rundfunkgebühren bezahlt? Oder wie geht das? Nein, dürfen nicht. Wir logischerweise nicht. Aus nicht? Dem Grunde würden wir auch nie an einer Tür klingeln. Sondern? Also an meine haben die schon geklingelt, aber okay, ist ein anderes Thema. Weiter, erzählen Sie mal. Also wenn, dann würden wir natürlich an der Tür klingeln, um festzustellen, ob wenn Radiofernseher da sind, die entweder noch nicht bisher angemeldet waren vom Inhaber der Geräte oder, ich sag mal, der Herr oder die Dame ist umgezogen und dann übernehmen wir für den Teilnehmer die Ummeldung bei der GEZ vor. Ja, okay, soweit so gut. Mhm. Aber da müssten Sie ja, um das festzustellen, müssen Sie ja in das Haus rein. Ja, das ist richtig. Kommen Sie denn rein? Oder lässt man Sie rein? Oder dürfen Sie rein? Ja, wenn ich klingle und in den meisten Fällen sind ja Gegensprechanlagen und Probleme hatten oder zumindest was. Spielen wir das nochmal durchspielen? Ja, können wir gerne. Schellen Sie mal bei mir. Schönen guten Abend, Herr Hand. Guten Abend. Schuh ist mein Name. Ich komme von der Gebühreneinzugszentrale. Ich zahle meine Rundfunkgebühren jeden Monat. Was wollen Sie? Ist ja auch nicht das Problem, warum ich bei Ihnen klingle, Herr Hand. Sondern, was ist Ihr Problem? Ja, Sie wohnen ja hier auf der Hauptstraße und wir können hier keine Anmeldung feststellen unter der Hauptstraße. Ja, da müssen Sie mal Ihre Buchhaltung richtig sortieren. Ich kann ja nichts dafür, wenn bei Ihnen irgendwas nicht in Ordnung ist. Da stimme ich Ihnen zu. Nur müssen Sie, jetzt ist meine nächste Frage, ob Sie erst vor kurzem umgezogen sind. Ich wohne hier schon seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren und haben sich bisher noch nicht bei der GZ umgemeldet. Ich bin bei der GEZ angemeldet, zahle regelmäßig meine Rundfunkgebühren. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Herr Hand, wenn Sie doch dann so nett wären, um Ihre Teilnehmernummer von der Gebühren. Habe ich jetzt überhaupt keine Zeit zu. Sie stören und lassen Sie mich in Ruhe. Herr Hand, dann komme ich gerne zum späteren Zeitpunkt nochmal auf. Ja, machen Sie das. Okay, einen alles schönen klar. Abend noch. Danke, Herr Schuh. Aber Herr Hand, das ist so in der Regel das Gespräch, wie es vonstatten geht. Ja, das glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. ist also kein einfacher Job. Nein, das glaube ich gerne, dass das kein einfacher Job ist. Also die Leute sind grundsätzlich ja nicht so sehr freundlich, wenn sie ankommen, ne? Die meisten, am Anfang, sag ich mal. Am Anfang vielleicht ja, weil man hat Vorbehalte, die aber unberechtigt sind. Und ich muss für die, ich denke, ich rede da für die meisten meiner Kollegen, die für die GZ tätig sind. Der Job macht Spaß, auch wenn er nicht immer leicht ist. Aber was man manchmal so in den privaten Fernsehkanälen sieht über die GZ, ist, denke ich mal, an den Haaren herbeigezogen und gestellt. Also da würde ich für den Großteil meiner Kollegen die Hand zwar nicht unbedingt ins Feuer legen, weil schwarze Schafe gibt es, denke ich mal, überall. Mhm. Aber die meisten arbeiten seriös und ich denke... Ja, und das stelle ich jetzt auch mal einfach. Ja, alles klar. Nö, ist richtig. Rainer, wie groß ist Ihre Familie? Fünf Personen. Fünf Personen, das heißt drei Kinder. Drei Oder zwei Kinder, Frauen. Alles Mädels. Drei Kinder, alles Mädels? Alles Mädels. Und meine Frau, das heißt, ich bin der einzigste Junge im Haus. Ist das schwer? Manchmal schon. Im Alter, die Kinder sind im Alter zwischen 11 und 15. Das heißt, die Zeit wird immer schwerer. Ja, das glaube ich, da müssen wir Männer zusammenhalten. Ist nicht ganz so einfach. Ja, ja, also ich muss dann immer schon Kollegen suchen, die mir oder Nachbarn, die mir behilflich sind, die mir zur Seite stehen. Alles klar, Werner. So, wir fangen an, Ulrike. Erste Frage an Sie. Das ist wie immer eine Musikfrage. Sie sind bereit? Ja. Lieblingsinterpret oder was würden Sie jetzt gerne hören? Am liebsten höre ich Tina Turner. Tina Turner. Sie können heute Eintrittskarten für Tina Turner gewinnen, wenn Sie ins Finale kommen. Wenn ich ins Finale komme. Aber das hier ist, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, nicht Tina Turner. Das ist eine Band. Mhm. Hören Sie mal rein. Away a fortune in fear. Ulrike, was können Sie dazu sagen? Eine Band aus Großbritannien mit Foreigner. Was? Foreigner? Ja, natürlich. Was rede ich herum? Da weiß sie das schon. Cold as Ice und Foreigner. Waiting for a Girl Like You war auch ein Titel von Ihnen. Und bei denen spielt mittlerweile der Sohn von John Bonham, Jason Bonham, der John Bonham, ehemaliger Schlagzeuger von Led Zeppelin, der 1980 gestorben ist. Der spielt mittlerweile in dieser Band. Oh. Ja, Ulrike, zwei Punkte für Sie, ne? Dankeschön. Werner, Sie sind dran. Ihre erste Frage. Hier ist ein Politiker, hören Sie mal, ziemlich kurz nur. Die Menschen werden mehr verwaltet. Es wird keinen Umsturz geben, aber die Menschen werden immer mehr verwaltet. Und mit immer mehr Verwaltung ist dann immer größere Einschränkung persönlicher Freiheit verbunden. Frage ist, welchen Job hatte der Mann von 73 bis 77? Von 1973 bis 1977. Ja, also zunächst mal müssen Sie ihn erkennen. Wenn Sie ihn erkannt haben, ist das schon mal wichtig. Und dann? Erkannt habe ich ihn leider nicht, weil halt eben die Einspielung zu kurz war. Ich würde allerdings dann in dem Fall mal auf den damaligen Innenminister tippen. Auf der Bundesrepublik Deutschland. Innenminister, sagen Sie? Moment, manchmal das hier. Oh no! Was sagt Ulrike? Tut mir leid, weiß ich leider nicht. Okay, dann sag ich Ihnen beiden, wie der Mann heißt. Und Sie dürfen so schnell wie möglich sagen, welchen Job der von 73 bis 77 hatte, Ulrike und Werner. Und zwar, Sie dürfen jetzt beide antworten. Ja. Die erste Runde ist war. Das war Kurt Biedenkopf. Welchen Job hatte der? Präsident von Hessen. Nicht so ganz. Nee, nicht so ganz. Welchen Job hatte der von 73 bis 77? Kurt Biedenkopf. Kurt Biedenkopf, ja. Das ist der, der früher an der, hat er sich in irgendeinem Supermarkt an der Kasse beschwert, dass es zu teuer wäre oder sowas ähnliches. Ja, weiß nicht mehr. Das war aber zu Zeiten, als der Ministerpräsident von Sachsen war. Das ist später gewesen. Der Mann hat offensichtlich immer zu wenig verdient in seinem Leben. Das muss es sein. Also, welchen Job hatte Kurt Biedenkopf von 73 bis 77? Werner, Ulrike. Dann würde ich sagen, Vorsitzender der CDU. Nee, das war zu viel. Vorsitzender war zu viel. Wäre er wahrscheinlich gern gewesen, aber der Vorsitzende der CDU hat ihm 77 klargemacht, dass er nicht weiterhin CDU-Generalsekretär sein sollte. Ja, richtig. Das war er nämlich. Okay, Musik von Slade, Get Down and Get With It. I said, come on, baby. I'll tell you. WDR 2. Verkehrsservice. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort zwischen Essen-Altenessen und Bottrop-Süd 3 Kilometer Stau. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Sprockhövel und Kreuz Wuppertal Nord 2 Kilometer Stau. Und aus dem Regierungsbezirk Köln wird uns Straßenglätte gemeldet. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Zur nächsten Frage an Ulrike. Hier ist zunächst mal ein Politiker. Es sind also Konzepte da, aber es hat eben nicht oder es ist nicht möglich gewesen, sich auf ein einheitliches zu einigen, wenn Sie mich nach den Motiven fragen, in einigen Fällen sicherlich wirklich profunde unterschiedliche Meinungen, wir mehr freiheitliche, andere mehr dirigistische. Ich schließe aber auch nicht aus, lassen Sie mich das offen aussprechen, dass manche Industrieländer nur ihre Meinung so formulieren, um bei Entwicklungsländern gut angeschrieben zu sein und darauf hoffen, dass andere dafür sorgen, dass nichts Unvernünftiges geschieht. Da hat er jetzt nicht so viel über seinen Job gesagt, aber ist egal. Welchen Job hatte der von 72 bis 77? Dazu müssten Sie natürlich erstmal in der Tat erkennen, wer war das. Wissen Sie, wer das war? Nein. Das wissen Sie nicht. Okay, dann sagen Sie irgendwas. Welchen Job hatte der von 72 bis 77? Irgendwas. Er war ein Minister. Sagen Sie irgendwas. Entwicklung. Nö, mach ich das nicht. Werner, wollen Sie was sagen? Ja, von 72 bis 77 war eine SPD-FDP-Koalition, so viel ich mich erinnern kann. Ja, das ist richtig. Der Mann war in der FDP übrigens. Der war in der FDP, dann war es der Herr Baum. Der ist auch zwar in der FDP, aber der war es trotzdem nicht. Nee. Nein, das war ein anderer Herr, so ein großer, schlank. Obwohl, der, das stimmt, der Baum ist auch groß und schlank. Ja, das war. Dann war es auch, ich denke. Aber ich glaube, der hat heute weniger Haare als der. Also. Dann war es der damalige, wenn es der. Nee, es ging ja um den Job, den er hatte. Wissen Sie das? Und das war dann, wenn es nicht der Entwicklungsminister war, dann war es der Innenminister. Der Innenminister. Ich krieg die noch durch. Nein, das war, ich sag's Ihnen jetzt beiden und dann dürfen Sie beide noch mal was sagen. Das war Hans Friedrichs. Hans Friedrichs. Bitte was? Finanz. Nicht so ganz. Machen wir den. Oh no! Wer hat Wirtschaftsminister gesagt? Ulrike. Ja, jetzt hatten wir sie ja auch alle durch. Blieb ja jetzt kaum noch viel übrig. Ja, in der Tat, der war Bundeswirtschaftsminister. Und okay. Und das war Hans Friedrich. Und jetzt gibt es die Musikfrage für Werner. Wen hätten Sie gerne? Wen soll ich Ihnen spielen? Den Sie auf jeden Fall erkennen? Wenn ich auf jeden Fall erkennen würde, wäre aber. Aber. Pff, weiß nicht. Hört sich, glaube ich, nicht ganz an. Mal gucken. So, Werner, was können Sie zu Ihrer... Dass das nicht ABBA war, haben wir gehört. Ja, habe ich leider feststellen müssen. Haben Sie leider feststellen. Wer war das? Gänzlich unbekannt. Tiny Toon. Gänzlich unbekannt? Ja. Also, hundertprozentig. Also, ganz selten. Nein, hundertprozentig ist der Ihnen nicht gänzlich unbekannt, dieser Sänger. Da bin ich ganz sicher. Also, okay, wollen Sie nichts sagen? Wenn Sie sagen, der ist mir gänzlich nicht unbekannt. Der ist Ihnen gänzlich nicht unbekannt. Das kann ich, hundertprozentig kann ich Ihnen das sagen, ja. Ein früheres Mitglied der Beatles. Ja, jetzt, die Fragen stelle ich hier, ne? Nicht Sie. Also. Ich stimme Ihnen zu, dann sage ich in dem Fall George Harrison. George Harrison, sagen Sie. Ulrike, was wollen Sie sagen? John Lennon. John Lennon, jawohl. Yeah, yeah, yeah, yeah. Werner, sagt Ihnen auch was, oder? John Lennon? Sagt mir natürlich auch was, jawohl. Sie haben nur auf den Falschen getippt. John Lennon, 40 Jahre alt ist er noch. Macht nichts. Eine Musik von den Hollies, danach die Frage an Sie beide. Magic Woman Touch. I'm looking through at yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside, making it alright, making it alright, making it alright with me. Und die letzte Frage in der ersten Runde, die Frage an Sie beide, Ulrike und Werner. 1971 wurden in Deutschland neue Verkehrszeichen eingeführt. 71 waren Sie schon alt genug, um das mitzukriegen. Ja. Darunter das achteckige Stoppschild, unser heutiges achteckiges Stoppschild. Frage an Sie beide, Sie dürfen beide gleich antworten. Welche Form hatte das Vorgängerschild und was stand da drauf? Dreieck, Stopp, Halt. Halt ist richtig. Und Dreieck. Halt und Dreieck stimmt auch. Ulrike, ich gebe Ihnen einen. Werner gebe ich 2 Punkte. Ein auf die Spitze gestelltes Dreieck mit Halt. Genau. Und das wurde dann abgeschafft gegen Stop. Dann konnte das hier, weil es weiß ja nicht jeder Engländer zum Beispiel, was Halt heißt, ne? Mhm. Das wäre das Ende der ersten Runde. Werner, das ist die Stelle, an der ich mich von Ihnen verabschieden muss. Kein Problem. Dann gratuliere ich auch der Ulrike recht herzlich. Was Dankeschön. Schicken wir Ihnen? Eine CD? Ich bedanke mich auch bei dem Ehemann von der Ulrike, weil der rief nämlich im Hintergrund Halt. Gut, ganz mal, kann man mal sehen, wie es geht. Das war eine große Hilfe. Ja, was schicken wir, Werner? Was schicken wir Ihnen? Ach, vielleicht eine CD aus den 70ern. Ja, also Yesterday CD 70er bis 74er oder 75 bis 79? Das 71 bis 74. 70 bis 74? Jawohl. Alles klar. Werner, schönen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Ja, hat Spaß gemacht. Und schönen Abend noch. Danke. Ebenfalls. Tschüss. Ulrike, wir rufen Sie an um 21.30 Uhr zum Finale, okay? Alles klar. Und jetzt können Sie alle nochmal mitspielen. WDR 2, Yesterday, die Hörerfrage. Wenn Sie noch mitmachen möchten im Yesterday Quiz, können Sie jetzt anrufen. Und wenn Sie die nächste Frage richtig beantworten, sind Sie in der zweiten Runde dabei. Wie heißt die folgende deutsche Band, die 1960 in Hamburg von Achim Reichel und Herbert Hildebrandt gegründet wurde? Rufen Sie uns an unter 0800 5678 222. Hier sind Sie mit Devils on the Loose. Your touch has thrilled me like the rush of the wind. And your heart had held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Das war die Band Hughes Corporation mit Rock the Boat. Und davor haben wir gehört, eine deutsche Band, die 1960 in Hamburg gegründet wurde. Renate, und wie hießen die? Renate? Ja, ich bin noch da. Welche war das? Nee, was haben Sie jetzt gehört? Vorhin haben Sie was anderes gesagt, hoffe ich jedenfalls. Was? Die Band, die wir vorhin gehört haben. The Rattles, Entschuldigung. Ja, Rattles, okay. Nein, alles klar, Renate Stark aus Kempen. Ja. Und Günter Klemm aus Detmold. Und Sie haben auch vorhin gesagt, die Rattles. Das eben war nicht die Temptation, nein, ich sage ja Hughes Corporation. Das ist okay, Renate, was machen Sie beruflich? Ich bin Angestellte in einem mittelgroßen Unternehmen in Willich. Mhm. Und mache da die Telefonzentrale Empfang. Telefonzentrale Empfang? Ja, das heißt auf gut Deutsch, es kommt fast keiner an mir vorbei. Ja, wie groß ist die Firma? Ungefähr 120 Mitarbeiter, davon 40 im Außendienst. Und wir machen Unterhaltungselektronik, zum Beispiel Autoradios, Plasma- und LCD-Geräte, Stereoanlagen. Und wenn einer was von Ihnen will, wer ist das dann? Wer will was von Ihnen? Also wer bei Ihnen anruft? Das sind zum Beispiel die großen Einzelhändler, die Unterhaltungselektronik kaufen wollen. Also ich, Entschuldigung. Die jetzt zum Geschäft verkaufen wollen. Ja, also das heißt, ich kann mir bei Ihnen kein Autoradio kaufen? Nein. Nee, okay, ist ja klar. Also... Und das heißt, die Großhändler oder so rufen bei Ihnen an? Genau. Und Sie verbinden die dann an die Stelle? Im Vertrieb, ganz genau. Ja. Müssen Sie da nachgucken oder kennen Sie alle Nummern auswendig? Die kenne ich auswendig. Alle? Ja. Bis auf zwei oder drei, die ganz selten verlangt werden. Da gucke ich nochmal zur Kontrolle nach. Aber die Nummern kenne ich alle auswendig. Ich bin jetzt seit 10 Jahren da. Also wenn ich es dann nicht könnte, wäre ich da verkehrt. Ja, das stimmt sicher. Haben Sie das irgendwie gelernt, besonders freundlich zu sein? Ich habe Einzelhandel gelernt, weiß nicht. Aber nee. Ich glaube, das liegt mir auch ein bisschen im Blut. Ich gehe mal davon aus, dass man freundlich sein muss, wenn man an so einer Telefonzentrale sitzt. Ja, auf jeden Fall. Weil auch wenn man nicht gesehen wird, man wird gehört. Und man hört, ob die Mundwinkel nach unten oder nach oben sind. Ach, das hört man? Das hört man. Okay, Ihre sind nach oben. Bitte? Ihre sind oben. Ja, stimmt. Gut, wunderbar. Renate, wie alt sind Sie? 49. Familie? Ja, zwei Kinder und ein Ex-Mann, der sehr nett ist und mit dem ich auch prima auskomme. Und ein Partner, der Mann an meiner Seite. Ach, das heißt, den Ex-Mann, der kommt auch mit Ihrem Partner klar? Die gehen zusammen zum Fußball, ja. Ja, das ist doch schon was. Ja. Wunderbar, das ist doch toll. Wunderbar. Ja, die Zeit wird knapp. Günther Klemm aus Detmold. Hallo Günther. Ja, wunderschönen guten Abend, Roger. Was machen Sie beruflich? Was mache ich, außer dass ich im Moment temporär in Detmold bin und eigentlich aus Münster komme. Mhm. Freue mich mal wieder in der Sendung zu sein, mal wieder mitspielen zu können. Und beruflich, ich bin Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Münster. Mhm. Was fördern Sie da? Was muss denn da gefördert werden? Ja, gut, was muss gefördert werden? Eine Wirtschaftsförderung hat ja eine Vielzahl von Aufgaben. Vor allen Dingen geht es darum, Unternehmen am Standort Münster in dem Falle behilflich zu sein, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Gewerbegrundstück zu kaufen, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Räumlichkeiten zu erwerben. Wir sind tätig, wenn Existenzgründer beraten werden sollen. Wir betreiben Standortmarketing. Mhm. Ich speziell kümmere mich um so interessante Dinge wie Fördermittel für Unternehmen zu beschaffen, Unternehmensfinanzierung. Fördermittel für Unternehmen zu beschaffen, damit die Unternehmen dann irgendwas aufbauen in Münster. Damit die Unternehmen beispielsweise neue Mitarbeiter einstellen. Kriegen die denn auch, haben die denn irgendwelche Auflagen? Bitte? Kriegen die auch irgendwelche Auflagen? Ich meine, kann ja sein, dass die Stadt Münster denen Fördermittel gibt, um irgendwas zu bauen und nach 3-4 Jahren werden die Leute wieder entlassen. Ja, in dem Fall ist es nicht die Stadt Münster selbst, die Fördermittel vergibt, sondern es ist beispielsweise der Bund über die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder das Land NRW über die NRW-Bank. Und wenn ein Unternehmen beispielsweise ein Gewerbegrundstück erwerben möchte oder ein gewerblich nutzbares Gebäude errichten, dann kann es dafür zinsgünstige Kredite bekommen. Ja, aber Moment, gibt es da auch Auflagen? Dass sie das kriegen können, ist klar. Mhm. Aber ja, man muss denen doch sagen, ihr müsst aber mindestens 20 Jahre hier so und so viele Arbeitsplätze schaffen, sonst müsst ihr das Geld wieder zurückgeben. Also derartige Auflagen gibt es in dem Zusammenhang natürlich nicht. Nicht? Es gibt andere Programme, die in der Tat mit Auflagen verbunden sind. Beispielsweise ein Förderprogramm, bei dem Unternehmensberatungen gefördert werden. Dort muss natürlich dann auch ein verifizierbares Ergebnis rauskommen. Also mit anderen Worten, es reicht dann nicht, einen Unternehmensberater zu beauftragen. Ja, ja, das ist klar. Aber Günther, ich sehe schon, also so richtig ist, wird da mit meinen Steuergeldern, habe ich das Gefühl, nicht umgegangen. Ich finde schon. Sind das keine Steuergelder in dem Falle, sondern es sind beispielsweise halt Gelder der KfW oder der NRW-Bank, die dann an Unternehmen durchgereicht werden. Oder es sind im Bereich der Beratungsförderung Mittel der Europäischen Union, die über die Landesregierung weitergegeben werden. Das ist auch alles von Steuergeldern, die Mittel der Europäischen Union. Im weiteren Sinne, ja. Ja, also bitte. Das ist auch aus Abgaben, aus Zöllen. Wie alt sind Sie, Günther? Ich bin 53. Okay, alles klar. Dann fangen wir an, Renate. Sie kriegen die erste Frage. Mhm. Und Sie sagen mir, ob das eine Sportfrage oder ob das keine Sportfrage ist. Nehmen wir keine. Nein. Also, von wem stammt der Satz? Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ich gebe Ihnen 4 Möglichkeiten. Mhm. Von Goethe, von Brecht, von Zuckmeier oder von Tucholsky. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Goethe, Brecht. Brecht, jawohl. Yeah, yeah, yeah, yeah. Und zwar aus der Drei-Groschen-Oper. Gut, das wäre die Stelle, wo wir dann, ich guck mal auf meine Liste, was könnten wir spielen? Ich glaube Brian Ferry. Ja, der kommt auch hin. Toll. Günther, Ihre erste Frage kommt nachher. Renate, gebe ich jetzt 2 Punkte. Und hier ist Brian Ferry, der wird uns ein bisschen was singen bis zu den Nachrichten. Tokyo Joe. We'll be right back.

A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Wuppertal Ronsdorf, Baustelle 4 Kilometer Stau. Dort ist nur ein Fahrstreifen frei. Die A40 Duisburg Richtung Dortmund ist zwischen Essen-Frillendorf und Essen-Krai wegen Brückenarbeiten bis ca. 2 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und aus dem Regierungsbezirk Köln wird uns Straßenglätte gemeldet. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. WDR 2 Yesterday. Mit Roger Hunt. Backman Turner Overdrive. Wir sind im WDR 2 Yesterday Quiz mit Renate Stark aus Kempen und Günter Klemm aus Detmold in der zweiten Runde. Und Günter kriegt jetzt seine erste Frage. Da hören wir zunächst mal hier rein in Emil. Emil Steinberger, der ist im Restaurant. Da ist noch frei. Wissen Sie nicht, was nehmen? Nehmen Sie doch hier einmal diese Gulaschfelchen. Haben Sie noch nie Gulaschfelchen gegessen? Das sind ausgezeichnet. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die kann ich Ihnen empfehlen. Er sprach, Günther, von Gulaschfelchen. Was ist das? Gute Frage. Na? Das sind Gulaschfelchen. Ja. Was ist das? Das könnte natürlich in der Tat etwas mit Gulasch zu tun haben. Die Vermutung liegt sehr nahe. Mhm. Aber? Aber? Aber was ist das grundsätzlich? Ne? Also ich würde vermuten, aber es ist eine reine Vermutung, es sind Scheiben. Scheiben, okay. Renate, was sagen Sie dazu? Fleischbällchen, Hackbällchen. Fleischbällchen, Hackbällchen. Ich mach mal so. Oh no! Nein, nee. Sie dürfen beide noch mal irgendwas sagen zu dem Thema, ganz kurz. Nichts. Eins, zwei, drei, vier. Nein, das sind Fische. Fällchen sind Fische. Wenn man in, zum Beispiel in der Schweiz ist, ist das nichts Ungewöhnliches, wenn man einen Fisch, wenn man Fällchen bestellt, dann sind das Fische. Und deshalb haben die Leute auch so gelacht. Gulaschfällchen gibt es natürlich in dem Sinne in der Schweiz nicht. Okay. Okay, Musik von den Eagles. Heartache Tonight. Can do. Everybody wants to touch. Nächste Frage geht an Renate. Ja. Und hier ist nochmal Emil. Was bestellen Sie in der Regel, wenn Sie in ein Restaurant gehen? Eigentlich Fisch. Eigentlich Fisch. Wie sich das jetzt gerade anhört. Ja, aber nein. Das ist ja nicht schlimm. Sie haben in der Schweiz anscheinend noch keinen Fisch gegessen, nein, oder? Siehst du, daran liegt es, sonst hätten Sie das eben gewusst. Wahrscheinlich. Also, Emil ist nochmal im Restaurant. Wir hören nochmal zu. Gehen Sie doch einmal ins Restaurant Schlüferen essen. Sehr nett dort. Wirklich auch ein netter Wirt. Er sagt immer sofort den Namen, wenn Sie hereinkommen. Hm? Und er hat auch eine Spezialität, das Souffle Curry. Das ist so ein Schweinsmucken mit 5 Servola garniert. Und dann gießen Sie dann so Ananaspulver über das Ganze und das Ganze ist dann noch mit einer Schottercreme etwas stabiler gemacht. Ne? Ja, so kompliziert, jetzt wollen wir es nicht machen. Wenn wir schon beim Essen sind, Renate, was kriegt er serviert, wenn er einen Manchego bestellt? Keine Ahnung. Manchego. Was kriegt er dann serviert? Keine Ahnung? Nein, keine Ahnung. Nee? Nein. Günther? Also meine kulinarischen Erfahrungen sind sicherlich ganz ausgeprägt, aber ein Manchego habe ich im Moment auch nicht im Angebot. Sorry. Ah, okay. Das ja, freut mich sehr. Kläre ich das auf, dann muss ich es aufklären. Manchego ist ein spanischer Hartkäse aus Schafsmilch. Oh. Und den kriegt man in Deutschland eigentlich, ich würde sagen, fast in jedem Supermarkt. Oh. Ja, ist nichts so Ungewöhnliches. Okay. Ne? Oh. Die Frage ist ja immer, zu welchem Gericht wird so etwas gereicht? Beziehungsweise also Manchego können Sie auch einfach aufs Brot tun. Mit Mozzarella oder beispielsweise mit Parmesan. Nein, also die Manchego können Sie, die gibt es auch zum Beispiel in Tapas, in spanischen okay. Tapas viel. Ah, ja. Aber Manchego können Sie auch ganz normal, wie unseren normalen Käse, deutschen, holländischen, welchen auch immer, einfach auf Brot essen. Geht auch. Gut, keine Punkte, aber Musik von Leo Sayer. Dancing the Night Away. Wieder zwei mit einer Warnmeldung. Achtung, auf der A2 Hannover Richtung Oberhausen kommt Ihnen zwischen Dortmund-Lanstrop und Dortmund-Mengede ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Auf der A2 Hannover Richtung Oberhausen kommt Ihnen zwischen Dortmund-Lanstrop und Dortmund-Mengede ein Falschfahrer entgegen. Standing beside of the ocean. I should look for companionship, but it just gets in my way. Yeah, all the lights are flickering out along the shore. And I see people dancing there, but I just don't dance no more. Oh, remember the way. Die nächste Frage geht an Günther. Der darf sich aussuchen, ob das eine Sportfrage ist oder ob es keine Sportfrage ist. Bitte keine Sportfrage. Keine Sportfrage. Schließlich, morgen ist auch ein Tag, ist der letzte Satz in dem Buch Der letzte Mohikaner, vom Winde verweht, die Säulen der Erde oder verdammt in alle Ewigkeit. In welchem Buch ist das der letzte Satz? Ich kann sie noch mal sagen, Günther. Okay. Oder? Der Satz, schließlich morgen ist auch ein Tag, ist in Der letzte Mohikaner, vom Winde verweht, die Säulen der Erde, verdammt in alle Ewigkeit. In welchem Buch? Vom Winde verweht. Vom Winde verweht. Renate, was hätten Sie gesagt? Das Gleiche, ich bin weiblich. Ach so. Ja, das weiß ich, dass Sie weiblich sind. Das, ja, und? Was? Schließlich morgen ist auch ein Tag, ne? Sagt ja. Sie. Sagt wer? Scarlett. Scarlett sagt das, ja, am Schluss. Scarlett okay. O'Hara. Scarlett O'Hara. Renate 2 Punkte, Günther 2 Punkte, eine Musik. Danach kommt die Frage an Sie beide, die letzte in dieser Runde. Hier sind die Dire Straits, Lady Rider. Stellen wir nochmal fest, Renate hat 2 Punkte, Günther hat 2 Punkte. Und hier kommt die Frage an Sie beide aus der Reihe, wer regierte wo? Ich nenne Ihnen die Namen, die Funktionen, Sie sagen mir die Länder, in denen diese beiden regierten, okay? Ja. Alles klar, und Sie dürfen beide gleich antworten, ne? Renate, Sie auch? Ja. Alles klar. Der erste war Präsident oder auch Diktator und hieß Alfredo Stroessner. Paraguay. Der zweite hieß, war auch Präsident, Jomo Kenyatta. Kenia. Kenia, das ist richtig. Jawohl, Paraguay ist auch richtig. Renate, waren Sie nicht so gut dabei? Der Mann ist unglaublich schnell. Ach so, das ist das Problem. Aber gewesen. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich bin ja ehrlich. Kennen Sie? Okay, alles klar. Renate, was schicken wir Ihnen? Was habe ich zur Auswahl? Ja, Sie können CDs haben, ne? Soll ich mal vorlesen? Ja. Sie können die erste. Wer lacht da im Hintergrund? Das sind meine beiden Liebsten hier. Ach so. Okay. Muss ich wohl eben mal was fragen. Hatte ich nicht 4 Punkte? Sie, Moment, lass, langsam, wir sortieren das nochmal alles. Also ich erinnere mich an 2 Punkte für den Brecht. Für den Brecht, genau. Und dann habe ich Sie nach den... Ach, für die Scarlett gab es keinen. Entschuldigung, das hatte ich dann falsch verstanden. Für die Scarlett? Nee, für die Scarlett okay. gab es keinen. Nein, da war ja zunächst vom also Winde verweht. Nein. Das war ja die Frage. Vom okay, Winde verweht, das ist ja, nee, für Scarlett gab es keinen. Nee. Hätte ich Ihnen gerne noch 2 gegeben, aber geht nicht, nein. Ich habe eine CD, die ich mir wünsche. Ja? Es gab mal eine vom WDR mit diesen Radio-Songs. Radio-Stars, ja. Genau, Radio-Stars, ich. Ja, Hammer auch. Ja, klar, wunderbar. Wunderbar. Alles das klar. Freue ich mich. Renate, schönen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Ich danke dich. Grüßen Sie Familie und bis die Tage. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Günther, wir rufen Sie an in 5, 6, 7 Minuten zum Finale, okay? Okay, bis gleich. Bis gleich. Hier ist Musik von, was ist das? Ach so, von Brad. It don't matter to me. It don't matter to me if you really feel that you need some time to be free. Time to go out searching for yourself, hoping to find. Time to go to find. Don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause your happiness is all I want for you to find. Keep your peace of mind. A lot of people have an ego hang up 'cause they wanna be the only one. How many came don't matter to me if your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be an empty room waiting for you, an open heart waiting for you. Time is on my side. It don't matter to me. It don't matter to me. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. in my mind. Just got to give myself a good talking to this time. Doesn't need a little brain salad surgery. Got to cue my insecurity. But I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion as I'm making itself clear. Wonder which way do I go to get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but it must have used the wrong line. I took the right road, but it must have took a wrong train. WDR 2 Verkehrsservice. Zunächst die Entwarnung für die A2. Kein Falschfahrer mehr zwischen Dortmund-Mengede und Dortmund-Lanstrop. Die weiteren Meldungen: A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Kreuz Wuppertal-Nord und Wuppertal-Ronsdorf-Baustelle. 4 Kilometer Stau, dort ist nur ein Fahrstreifen frei. Die A40 Duisburg Richtung Dortmund ist zwischen Essen-Frillendorf und Essen-Krai. Wegen Brückenarbeiten bis ca. 2 Uhr gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Und aus dem Regierungsbezirk Köln wird uns Straßenglätte gemeldet. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day. I'm come on. I'm a whistler. I have a pipe when I come to play. Get ready upon the whistler. I whistle along on the seventh day. Whistle along. Jethro Tull, The Whistler. Wir sind im Finale im WDR 2 Yesterday Quiz mit Ulrike Scholz aus Marl und Günter Klemm aus Detmold-Münster. Ulrike, ja. Jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil. Was machen Sie, wenn Sie nichts zu tun haben? Und sagen Sie jetzt nichts, ich habe immer was zu tun. Hey, Ulrike! PC. Bitte? Im PC, bisschen rumchatten. Was machen Sie denn da? Chatten? Ach, das chatten. Informieren. Ja, ja, was denn? Einfach nur so? Einfach nur so, ein bisschen spielen, Spieleseiten oder Zeitung lesen über den PC. Ja, Zeitung lesen kann man ja auch in der Zeitung, oder? Ja, wenn man keine bekommt, kann ich einfach über das Internet machen. Ach so, Sie bekommen keine? Nein. Also Ihnen ist das egal, ob Sie so ein Stück Papier in der Hand haben und das lesen oder ob Sie da auf einem Bildschirm das sehen? Das ist egal. Ist egal, okay. Und sonst? Wie ist es mit Sport? Boah. Nee. Gar nicht? Gar nicht. Ich meine, das Churchill hat das ja auch gesagt und ist auch sehr alt damit geworden. No Sport. No Sport. Sport. No Sport, ja, hat er gesagt. Ja, richtig, klar. Aber also Sport gar nicht. Gut, grundsätzlich weg. Alles klar. Grundsätzlich weg, genau. Wenn ich Sie nach Ihren Hobbys fragen würde, was würden Sie denn dann sagen? Musik hören, Rezepte sammeln. Rezepte sammeln? Ja, Kochrezepte, Backrezepte. Brauchen Sie einfach nur ein paar Kochbücher kaufen, oder wie? Nö. Wie geht das dann? Weil da sind ja manchmal Rezepte drin, die einem gar nicht interessieren in den Kochbüchern. Ach so, Sie woher kriegen... Sagen interessante, die, wo ich wirklich, also sagen wir mal, wo ich wirklich richtig Interesse habe und das dann auch mal ausprobieren möchte. Und woher kriegen Sie die? Über das Internet. Aha, da sind wir wieder an der Stelle. Gut, ja. Okay, alles klar. Wieso hören Sie eigentlich Radio? Wieso höre ich Radio? Ja, aber Sie können doch auch... Bitte? Durch meinen Mann. Ach so, ich wollte sagen, sonst, Sie könnten dann ganz nach im Internet rumdödeln oder könnte so. Könnte ich auch, aber da höre ich auch WDR 2. Ja, das können wir auch. Okay, alles klar. Gut, Günther, welche Hobbys haben Sie? Tja, ein Wirtschaftsförderer mit der wenigen Freizeit, die er hat, aber Scherz beiseite, unter anderem natürlich Musik hören, die Rock- und Popmusik der letzten 50 Jahre, insofern immer noch Hut ab, Roger, Ihre Sendungen immer wieder gern gehört. Dann natürlich viel lesen, Krimis, aber auch Fachbücher und ab und an mal, wie meine Mitspielerin, die ein oder andere PC-Zeitschrift. Wer in Münster wohnt, der ist zwar nicht mit dem Fahrrad verheiratet, aber der fährt sehr viel Fahrrad. Wir sind eine der fahrradfreundlichsten Städte der Bundesrepublik und ich nutze das Fahrrad sowohl beruflich als auch in der Freizeit. Fahrrad. Haben Sie auch so einen roten Anzug? Sport, ja. Günther, haben Sie auch einen roten Anzug? Einen was? Einen roten Fahrradanzug oder aber einen blauen? Mitnichten. Warum nicht? Mitnichten. Warum einen roten? Nee, ja, könnte ja sein. Welche Farbe hat Ihrer denn? Es gibt eigentlich keinen Fahrradanzug in dem Sinne. Es gibt Funktionsbekleidung. Nee. Im Winter sollte man natürlich darauf achten, dass man gesehen wird, also mit hellen Streifen oder etwas Ähnliches. Aber ansonsten, ich fände einen roten Anzug nicht gerade besonders geschmackvoll. Was haben Sie denn an, wenn Sie auf dem Rad sitzen? Also jetzt während der dunklen Jahreszeit kleidet man sich natürlich entsprechend mit etwas weißen Jacken. Aber wie gesagt, man versucht natürlich auch die Kleidung und das Fahrrad selbst vor allen Dingen verkehrssicher zu machen. Ja, das ist ja klar. Ich ging ja jetzt um die Kleidung. Mhm. Okay, also Radfahren tun Sie auch. Das müssen Sie aber sowieso als Münsteraner, da kommt man ja eh nicht drum rum. Ja, natürlich, das gehört dazu. Und genau. Das macht ja auch Spaß. Genau, wir kommen zum Kino. Zum Todestag eines Schauspielers gab es in den 70er Jahren ein Zeitzeichen. Und Sie sollten mir sagen, um wen es hier ging. Prototyp des netten Jungen von nebenan. So hatte man ihn auch in Deutschland in vielen Filmen gesehen, in Stummfilmen und Tonfilmen, meist im Cowboy- und Western-Milieu, an der Seite von Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Grace Kelly, Audrey Hepburn. Ein Typ, der Männern und Frauen, Alten und Jungen, gleichermaßen sympathisch war. fast 2 Meter groß, ging er leicht gebeugt auf jene bezeichnende Weise, die nicht Müdigkeit, sondern Lässigkeit signalisierte. Der männliche, geradlinige Kerl, der ehrliche Draufgänger, der aufrechte Kämpfer für Gesetz und Ordnung. Der Film, in dem er all das unter Beweis stellte wie nie zuvor, war High Noon, 12 Uhr mittags. Ein Western, in den selbst solche Leute rannten, die sonst Western verabscheuen. Henry. Cary Grant. Wer Cary Grant? Nee, nicht so richtig. Ulrike? Ulrike. Ja, ja. Sind Sie da? Wer war das? Clark Gable. Clark Gable. Nein. Nee, war das ein... Ulrike, was wollen Sie sagen? Keine. Das war übrigens Helga Mertesheimer, die dieses damals gemacht hat, die mittlerweile leider verstorbene Helga Mertesheimer, frühere WDR2-Moderatorin. Das war ein Zeitzeichen. Gary Cooper, jawohl. Mann. Gary Cooper. Und was ganz lustig ist an dieser Geschichte, sein Gang, der war so, wirkte so cool. Das liegt wohl daran, dass er sich als junger Mann bei einem Autounfall die Hüfte gebrochen hat, der konnte gar nicht anders gehen. Deshalb sah das so aus, wie er gegangen ist. Okay, Musik von Middle of the Road. Chirpy, chirpy, cheep, cheep. Ulrike, wann haben Sie zuletzt ein Buch gelesen? Oh, das ist ein bisschen länger her. Urlaub. Wie viel? Ja. Im Urlaub, genau. Im Urlaub? Ja. Was haben Sie, wissen Sie noch, was das war? Herr der Ringe. Herr der Ringe? Ja. Kommt etwas spät, aber geht immer noch. Welches? Ja. Erst 1, 2, 3 oder alle drei? Alle drei. Im Urlaub? Ja. Nee, kommen Sie, nee. Wo waren Sie im Urlaub? 4 Wochen? Ja. Gut, da geht er. Wo waren Sie? Spanien. Schlechtes Wetter oder was? In der Sonne. In der Sonne? Geht auch. Ja, obwohl Herr der Ringe in der Sonne lesen, ist komisch, ne? Mit den. Naja, von mir aus, wenn es denn sein muss. Günther, letztes Buch. Ich lese aktuell gerade das vorletzte Buch von Mo Haider, Die Sekte, und als quasi Ausgleich, als Sachbuch Die Google-Falle. Die Google-Falle, ja. Das ist sicherlich auch nicht ganz unwichtig. Der erste Roman von einem Schriftsteller und ich hätte gern den Roman des Schriftstellers. Doch wir haben uns in die Vorzüge des Christtags, der auf diese Art einem Landedelmann aus der alten Zeit gleicht, so sehr vertieft, dass wir Herrn Pickwick und seine Freunde an der Kutsche von Muggleton, die sie soeben in schwere Mäntel, Halstücher und Schals eingehüllt erreicht hatten, in der Kälte warten lassen. Die Koffer und Reisetaschen sind untergebracht. Herr Weller und der Kutscher suchen einen riesigen Weihnachtskarpfen in den vorderen Packraum hineinzuzwängen, der für das Ungeheuer viel, viel zu klein ist. Das Tier lag friedlich in einem langen, braunen, mit Stroh bedeckten Korb, der bis zuletzt aufgespart worden war, um auf einem Halbdutzend Fässchen voll echter und gerechter Austern ungestört ruhen zu können. Diese Austern waren wie der Weihnachtsfisch Eigentum des Herrn Pickwick und auf dem Boden des Kutschenkorbes in regelrechter Ordnung aufgestellt. So, wer war das? Wer ist der Schriftsteller? Wer hat das geschrieben? Vielleicht noch einen kleinen Tipp. Ja, das Buch hieß in Deutschland die Pickwickia. Komischerweise, warum die Pickwickia hießen, habe ich keine Ahnung. Aber der Mann ist, ich sag mal, sehr bekannt. Ist er schon 1870 ist er gestorben. Und ich glaube, eines seiner bekanntesten Bücher war Oliver Twist. Charles Dickens. Da kriegen Sie 2 Punkte für. Ich wurde nicht gefragt. Bitte was? Was haben Sie, Ulrike? Ich hatte auch Charles Dickens gesagt. Sie haben auch Charles Dickens gesagt? Ja. Dann kriegen Sie auch 2 Punkte, weil heute Samstag ist. Danke. Okay, Pablo Cruz, Love Will Find a Way. die letzte Frage, mir ist die Quiz hier auf WDR 2, die Collage. Ulrike, Günther, Sie schreiben alles mit, was Sie jetzt gleich erkennen. Für jede erkannte Stimme gibt es 2 Punkte. Und für jeden erkannten Musiktitel und Interpreten ebenfalls. Legen Sie den Hörer neben das Telefon, machen das Radio richtig laut und hören sich jetzt im Radio die Collage aus den 70ern an. Daher sind wir der Überzeugung, dass die Ostverträge in ihrer jetzigen Form im Deutschen Bundestag keine Mehrheit finden werden. Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 für eröffnet. Das ist Propaganda mit der Angst, wenn auch aus eigener Angst vor sachlicher Wählerentscheidung. In dieser Collage drin waren 1, 2, 3 Bands, außerdem ein Einzelinterpret und 3 Politiker. Hier ist noch eine Band, Nazareth, This Right Tonight. So, wir kommen zur Auflösung der Collage. Der Günther hat ein gutes Ergebnis, das haben wir schon getestet. Renate, was haben Sie erkannt? Renate. Renate. Ulrike, Entschuldigung. Also Kissinger, Edwin Starr. Moment, hey, langsam. Kissinger, ja. Edwin Starr. Edwin Starr. SPD, Dieter Wehner. Nehmen Sie einen anderen Vornamen. Nehmen Sie einen anderen Vornamen. Herbert ist besser, aber Wehner ist schon okay. Okay, und dann einmal die Rolling Stones. Ja. Titel wissen Sie nicht? Nein. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit den vier vorhin sind es 10 für Ulrike. Und Günther, Sie dürfen ganz schnell sagen, was Sie erkannt haben. Ja, The Who, Let's See Action. Dann habe ich da den Herrn Barth genannt, aber es war natürlich Herr Kiesinger. Lester, schnell, habe ich gesagt. Dann Gustav Heinemann, Edwin Starr mit War. Ja. Vorletzter war in der Tat unser Herbert Wehner. Und last but not least, The Rolling Stones mit Tumbling Dives. Das war gut. Das waren insgesamt dann 12 Punkte mit den zwei, die Sie von vorhin hatten. Ulrike 10, Günther 12. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Das heißt, Sie nehmen entweder 3 CDs oder gehen zu einer WDR2-Präsentation. Wir haben Tina Turner. Schon geklärt. Bab, Peter Maffay, Lionel Richie oder Simply Red. Bei Ulrike wissen wir es. Günther, was sagen Sie? Ich hatte nach meiner Rechnung 14 Punkte, aber das ist nicht so schlimm. Eine Frage, können wir uns das noch überlegen? Wir würden gerne 3 CDs nehmen. Sie haben 14 Punkte, stimmt auch. 3 CDs? Ja, 3 CDs. Ja, klar, können Sie sich überlegen. Und zwar die neueste von AC/DC. Ja. Wir haben ja gerade ganz spontan entschieden. Ja. Und dann die beiden WDR-CDs 70er, also 70 bis 74 und 75 bis 79. Alles klar. Günther, Ulrike, schönen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Ja, das war's. Das war Yesterday vorne mit Roger Hunt. Tschüss. Nächste Woche sind wir in den 60er Jahren und gleich gibt's die Zugabe mit Stefan Fritsche. Tschüss. Bam, bam, on s'asplash, j'y sur mon lit à bouffer, sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris. J'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Ouh-ouh-ouh. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. WDR 2 Nachrichten. Es ist 22 Uhr. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist an dem von Demonstranten besetzten Regierungssitz eine Granate explodiert. Mindestens 46 Menschen wurden verletzt. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unklar. Die außerparlamentarische Oppositionsbewegung besetzt seit Tagen auch den internationalen Flughafen von Bangkok. Die Opposition will erst aufgeben, wenn die Regierung von Premierminister Somchai zurückgetreten ist. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, den vor 2 Jahren gestürzten Regierungschef Shinawatra Thaksin zurück an die Macht bringen zu wollen. Eine erste Sondermaschine mit Urlaubern aus Bangkok ist am Flughafen Köln-Bonn eingetroffen. Die etwa 250 Reisenden waren auf dem Landweg von der thailändischen Hauptstadt nach Phuket gebracht worden, wo sie in die Sondermaschine stiegen. Neben Deutschen seien auch Schweizer an Bord gewesen, sagte eine TUI-Sprecherin. Mehrere tausend Isländer haben angesichts der schweren Wirtschaftskrise ihres Landes den Rücktritt der Regierung gefordert. Etwa 5000 Demonstranten versammelten sich vor dem Parlamentsgebäude in Reykjavik und verlangten Neuwahlen. Sie warfen der Regierung vor, die Banken nicht ausreichend kontrolliert zu haben. Ministerpräsident Harde lehnte einen Rücktritt ab. Er beabsichtige, Island durch die gegenwärtige Krise zu führen. Er fühle sich nicht persönlich verantwortlich. Vielmehr sei die unbesonnene Expansion der Banken schuld an der Finanzkrise. Hessens Grüne ziehen wieder mit den Themen Umweltbildung und Gerechtigkeit in den Landtagswahlkampf. Ein Landesparteitag in Fulda beschloss am Abend einstimmig eine leicht überarbeitete Version des Programms zur Wahl im vergangenen Januar. Als Konsequenz aus der Finanzkrise fordern die Grünen jetzt eine Mitwirkung des Landes an nationalen und internationalen Initiativen, um die Transparenz und Stabilität der Finanzmärkte zu erhöhen. Den Schulen versprechen die Grünen eine Lehrerversorgung von 105%, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. Zudem bestätigten die hessischen Grünen mit großer Mehrheit ihre Spitzenverteidigung.